Es ist Freitagnachmittag und mir ist verdammt langweilig. Mom will morgen mit uns allen schwimmen gehen und hat gesagt, wenn ich nicht sofort meine Bude aufräume, muss ich zu Hause bleiben. Als ob mir das was ausmachen würde. Trotzdem schwinge ich mich vom Bett und nehme mir erstmal alles vor, was auf dem Boden liegt. Und das ist nicht wenig. Da finde ich doch glatt unter meinem Schreibtisch mein erstes Tagebuch. Witzig, mein erstes Junior-Highschool-Jahr. Mann, war ich da noch ein kleiner Junge. Ich verschieb die Aufräumaktion wieder, hau mich mit dem Buch aufs Bett zurück und hab Lust, ein wenig in alten Zeiten zu schwelgen. Es beginnt im September, kurz vor meinem ersten Schultag. Greg! Was? Greg! Was? Was ist los? Steh auf! Mom und Dad rufen dich seit einer Stunde. Du kommst zu spät zu deinem ersten Tag auf der Junior High. Was? Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein! Los, los, los! Mom flippt gleich aus. Sie hat gesagt, ich soll dich holen. Sie wartet im Auto! Ich war völlig panisch in meine Klamotten gesprungen. Die Jeans hingen mir noch in den Knien, als ich die Treppe hinunter in die Küche raste. Die Cornflakes schüttete ich mir trocken in den Mund und trank einen großen Schluck Milch aus dem Kühlschrank hinterher. Mein Aussehen konnte ich in der Pfanne überprüfen. Und jetzt hieß es nur noch, Schuhe zubinden und Zähne putzen. In der ganzen Hektik krachte ein Stuhl um und Dad sprang plötzlich hinter der Küchentür hervor. Ja! Was machst du da? Was ist denn los? Ich mach mich fertig für die... Mein Blick fiel aufs Fenster. Es war stockfinstere Nacht. Schule. Bist du verrückt? Die Schule fängt erst nächste Woche an. Und nur zur Info, sie fängt schon gar nicht um 4 Uhr morgens an. Du hast Manny aufgeweckt. Wenn er nicht wieder einschläft, kriegst du... Guten Morgen. Er schläft auf gar keinen Fall wieder ein. Ich wollte nur einmal bis 6 schlafen. Geh ins Bett, ich nehme ihn. Greg, warum bist du schon auf und machst so einen Krach? Das war Roderick. Er hat mich geweckt! Er hat sogar meine Uhr verstellt! Ich hatte sie zur Beweisführung hoch in Rodericks Zimmer gebeten. Er schlief natürlich und schnarchte absichtlich laut. Aber ich schwör's euch, er war gerade noch... Geh wieder ins Bett.